herzlich willkommen zum Antcast. Die Folge weiß ich schon wieder nicht und ich darf euch herzlich begrüßen dazu und natürlich auch wie immer den Mo. Hi Mo. Was? Die wievielte Folge? Die 70. Die 70. Seit 70 Wochen Endcast. Cool. Wow. Ja, genau. Denke ich auch. Cool irgendwie. Ja, ja, macht doch. Das her. Und ja, wie immer, glaubt man es nicht, ne? Wie schnell das passiert. So. Wer hätte sich das am Anfang gedacht, ne? Ja, ich habe gedacht, was, wir machen es halt 2-3 Folgen und dann guckt eh keiner zu. Und ja, ja, genau. Das war's dann. inzwischen allein die 1,2 Milliarden Chinesen, die jeden Tag zugucken. Ja, ja, genau, so ist das. Ja, ja, gut, ich meine, abwegig ist es nicht. Immerhin haben die ja einen ganz großen Anteil vom Markt. Na, aber okay. Ja, wir sprechen aber kein Chinesisch und auch kein Englisch, von daher, wir sollen uns verstehen. Ne? Also. Vielleicht können wir alle Deutsch. Ja, genau. Daran, das wird es sein. Ja, gut. Ach, ich würde sagen, wir fangen gleich an. Wir haben wieder jede Menge Themen und wir haben doch keine Zeit. Ja, und deswegen fangen wir an. Google Plus Pages sind online und gleich vorneweg, wir haben auch eine Google Plus Page gleich eingerichtet. Der Ancast ist zu erreichen. Einfach in der Suche bei Google Plus einfach Ancast eingeben. Da findet ihr als erste Seite dann eben die Ancast-Page, ihr könnt auch mit Plus Ancast das machen und dann findet ihr die Page auch. Und ja, das ist schön. Wir werden auf jeden Fall die Aktivitäten danach ausbauen. Auf Google Plus, auf dieser Google Plus Page wird sicherlich die Hauptseite mehr oder minder irgendwann werden. Ja, natürlich außer dem Blog, wo die Feeds veröffentlicht werden, klar. Aber das, man braucht noch ein bisschen Zeit, Google Plus, ja, da muss noch ein bisschen was passieren. Google muss zum Beispiel noch ermöglichen, dass man da mehrere Admins für eine Page machen kann, damit auch mehrere Leute dann eben diese Page pflegen kann. So, ja, das ist ganz wichtig. Gut, ich wollte es nur schon mal gleich am Anfang gesagt haben, ja, also Google Plus, ihr könnt übrigens auch, ich habe gleich einen Shortcut eingerichtet, einfach G plus, also G plus, plus ausgeschrieben, .to/Antcast. Also dann kommt ihr auch auf die Seite. Also gplus.to/Antcast. Und dann kommt ihr direkt auf die Seite. Ja, und unglaublich. Es gibt etwas ziemlich interessantes. Das ist so wie Terminator der Skipiste, kann man da werden. Ja? Terminator der Skipiste. Mit Android, eine Skibrille mit integriertem Android, das Einblendungen oder in das Sichtfeld gibt. Das ist also, das nennt sich Head-Up-Display, ne? Ja, Head-Up-Display, ganz genau, für Skifahrer. Ja, also ich meine, gut, schön, das ist doch eine gute Sache. Da kann zum Beispiel die Geschwindigkeit wird eingeblendet, ja. Ja, genau, und so weiter. Also das ist eigentlich eine super Sache, ja. Ich hoffe nur, dass sich die Skifahrer dann auch aufs Skifahren konzentrieren. Nicht nur, oh, guck mal, oh, da das eigene, oh, das sieht ja super, bam! Ich meine, ich hätte irgendwo auch gelesen, dass dabei stand, nicht geeignet für Angry Birds. Ja, das wäre doch was, ja. Naja, wir haben Skifahren, noch eine Runde zocken, ja. Aber Spaß beiseite, es ist wirklich ernst gemeint, das Teil. Man kann auch SMS-Nachrichten damit sogar bekommen, also GPS Position ist natürlich klar. Dann sieht man auch die entsprechenden Skipisten, und auch Hinweise, wie man zum Beispiel fahren kann, die Geschwindigkeit wird angezeigt, eventuelle Sprünge etc. etc. Und das Ganze ist ausgestattet mit 600 MHz ARM Cortex A8 Prozessor, 512 MB RAM, 652 MB Direktspeicher. Das ist natürlich alles sehr, sehr wenig, aber man muss auch bedenken, dass es rein nur für diese Anwendung eigentlich gedacht ist, ja. Trotzdem kommt es mit einem Android 2.3 Gingerbread System und also ich muss sagen, ist ja interessant, nur der Preis zwischen 300 und 400 Dollar. Mhm. Boah, also da muss man schon richtig... Da kriegt man schon ein brauchbares Handy, ne? Ja, man muss schon richtig hier Skifahrer mit Leidenschaft sein, damit man so viel Geld ausgibt für eine Skibrille. Ja, ich wollte gerade sagen, aber eine gute Skibrille kostet auch viel Geld. Also, Ja, das muss man ja auch rechnen. eine gute Skibrille, nur wie das Teil dann eben als Skibrille ist, das weiß man jetzt ja noch nicht. Ne? Ja, das wird so eine 20-Euro-Skibrille aus dem Neckermann-Katalog sein oder so. Ja, das glaube ich jetzt wiederum nicht. Doch, und die klatschen dann das Android drauf, ja, und, also Wir praktisch sind nicht in Vorrichtung. China, ja. Nein, aber das Teil wird ganz sicherlich aus China kommen, oder? Weißt du, wo das herkommt, wer das herstellt? Nö. Ah, Moment, ich guck mal. Ich weiß also auf jeden Fall, dass es nicht von Europa kommt. Ja. Naja, gut, ist ja auch Meine wurscht. ich hätte gelesen, es käme aus den USA. Ist ja auch wurscht, kommt sowieso alles aus China irgendwann, irgendwie. Zumindest die Ja, Teile kommen daher. Zweifel. Ja, von daher ist es eh egal. Außerdem ist das nichts Schlechtes, ja, muss ich einfach dazu sagen. Weil das ist in der letzten Sendung taucht das öfters auf. So, das ist, oh, ja, kommt aus China, ja und? Fast alles kommt aus China. Im Elektronikbereich. Schlecht ist es auch nicht. So könnte man es nämlich nicht bezahlen. Dann weiter. Roboto ist auch nur ein Font. Nein, es ist mehr als ein Font. Um Roboto, also um diesen Font, der von Ice Cream Sandwich kommt, ja, oder damit benutzt wird, da hat sich die ganze UI darum gebastelt, so wie das hier aussieht. Das ist sehr, sehr interessant. Also die Schriftart stand im Mittelpunkt von der Entwicklung. Das ist ja unglaublich. Aber ich finde, das ist eine gute Sache. Deswegen wurde Roboto auch so hervorgehoben bei dieser Ice Cream Sandwich Vorführung. Da hat sich fast alles nur um diese Schriftart gedreht. Und tatsächlich ist es so, dass diese ganze UI angepasst wurde auf quasi dieses Schriftbild Roboto. Und damit ist das auch die neue Android-Schriftart, wenn man so will. Ja, also es gibt übrigens jetzt schon etliche Theme-Manager, wie zum Beispiel der Go-Launcher und so, bei dem man den Roboto-Font installieren kann und dann eben auch auf älteren Geräten nutzen kann, die kein Ice Cream Sandwich haben. Okay. Und ich denke, das wird auf jeden Fall sich auch noch mehr oder minder in den Webseiten irgendwann niederschlagen. Ich bin mir ganz sicher, dass Android-spezifische Webseiten von Google früher oder später mit dem Roboto-Schriftsatz ausgestattet werden. Ja. Ha. Habe ich mal wieder orakelt. Mal sehen. Ja, dann orakle mal weiter. Naja. Du hast nichts dazu zu sagen zu dem Roboto so. Och, nicht wirklich. Es Okay. ist einfach nur eine Schrift, wie jede andere, nur dass er halt eben für die Darstellung von Ice Cream Sandwich halt optimiert ist. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, das wäre jetzt eine, so jetzt vom Aussehen her eine besonders tolle Schriftart. Okay, gut, gut. Ja, also in der Tat ist es ja so, wie was ich ja eben andeuten wollte, dass eben das eben umgekehrt ist, ne, dass eben das Ice Cream Sandwich Design um die Schriftart Roboto gebastelt wurde. Ja, Ja, unglaublich. das habe ich schon verstanden, Also aber. man kann mehr noch erfahren. Wir haben einen Link drauf und da kann man sich auch mal so einen Vergleich angucken von den verschiedenen Schriftarten, die übrigens zur Debatte standen. Und ich bin froh, dass Roboto genommen wurde und nicht einer der anderen Schriftarten, die man dort sieht. Oh mein Gott, das wäre das Ende Sans gewesen. Serif, hm? Oh nein, das wäre das. Das mal. Nein, das geht ja noch. Aber das sind noch ganz andere Sachen dabei. Und da habe ich gedacht, nee, das kann doch nicht wirklich, das kann doch nicht wirklich in die engere Wahl gekommen sein. Das gibt es nicht. Also wenn ich mir sowas angucke wie das Marshmallows and Almonds oder der Font Sunglasses, da nee, also sorry. Also nee. Egal, okay, gut, weiter. Barnes & Noble geht jetzt übrigens gegen Microsoft vor. Die lassen sich das nicht gefallen. Ja. Microsoft schreibt ja Firmen an, die Android-Geräte vertreiben und verlangt von diesen Lizenzgebühren, weil angeblich Microsoft-Patente verletzt werden durch Android. Komischerweise haben die nicht den Mumm, Google direkt zu verklagen, was wahrscheinlich, weil sie dann auf den Deckel kriegen würden. Aber stattdessen verklagen sie halt oder drohen eben Anbieter von Android-Hardware damit eben die Lizenzen zu zahlen. Und Barnes & Noble sieht da Handlungsbedarf und geht jetzt seinerseits gegen Microsoft vor, auch für die neuen Barnes & Noble Tablets, obwohl da noch nicht, also noch keine Anfrage offenbar kam von Microsoft wegen diesen neuen Tablets. Da geht trotzdem Barnes & Noble jetzt schon vor und möchte klarstellen, dass die nichts an Microsoft zahlen müssen. Ich würde mich natürlich besonders für die freuen, die jetzt schon einfach aus einem, was weiß ich, Impuls heraus, ja, oder weil sie feige sind, ich weiß nicht, an Microsoft schon bezahlen. Und das wäre natürlich sehr schön, wenn jetzt entschieden werden würde, ja, Leute, ne, ihr habt umsonst gezahlt, das kommt davon, wenn man immer gleich einknickt. Ja. Mal sehen, wie das ausgeht. Dürfte interessant sein. In dem Zusammenhang hat übrigens auch ein Anwalt von Google sich geäußert und klipp und klar gesagt, dass Microsoft nur deswegen die Firmen gegen diese Firmen klagt, weil eben Windows 7 ein Flop ist. Das Windows Phone 7 ein Flop ist, ja, und deswegen versuchen sie halt jetzt hier nicht nur gegen Android vorzugehen, das machen sie ja nicht eigentlich, sondern eben sie versuchen mit Android Geld zu verdienen, weil sie es eben mit ihrem eigenen System Windows 7 Phone nicht geschafft haben. Und das ist auch tatsächlich einleuchtend, wenn man sich den Marktanteil anguckt, ist es fast nicht vorhanden, Windows Phone 7. Mhm. Ja, also es ist ja vor allen Dingen die Art und Weise, wie sie das tun. Ich meine, die wollen ja Lizenzgebühren in Höhen, dass man schon eine Windows Phone Lizenz kaufen könnte. Ja, genau, richtig. Die wollen und das steht ja dann überhaupt nicht zur Relation. Das ist totaler. Das steht nicht in Relation, ja, das stimmt. Ja, definitiv. Also ich weiß auch nicht genau, warum jetzt einzelne Firmen das zahlen. Die werden schon wissen, warum. HTC ist sicherlich wegen zum Beispiel dieser Einbindung von Exchange. Also fände es gut, wenn jetzt die Anbieter, also zum Beispiel HTC Exchange rausschmeißen würden, das einfach als App zum Download anbieten könnten. Dann könnten die ja pro App an Microsoft Lizenzgebühren zahlen, aber ich weiß nicht, warum sie das nicht machen. Gut, das ist HTC ihr Problem, wenn die zahlen wollen, bitte sehr. Auf jeden Fall, Google macht klar, dass keinerlei Patente, die Android betreffen, speziell von Microsoft verletzt werden und machen sich auch dafür stark, dass die Firmen ja nicht an Microsoft zahlen dafür. Genau. Kann man nur unterstreichen. Microsoft leider machen die sich mal wieder unbeliebt. Ich hab's ja schon gesagt, ja, gerade jetzt könnte Microsoft doch profitieren, weil jetzt der Böse, sag ich mal, ein anderer ist erstmal, aber wenn sie versuchen natürlich, nein, wir sind doch böser als der, dann ja, geht das halt nach hinten los, ne? Dann gibt's halt zwei Verlierer statt nur einen, ne? So sieht es aus. Weil wir schon von Verlierer sprechen, Adobe. Das war ja der Hammer. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, was da passiert ist. Auf einmal lese ich die Nachricht, Adobe stellt die Entwicklung von einem mobilen Flash Player ein und es ist tatsächlich so. Damit, also Adobe hat es bekannt gegeben, es werden keine neuen Versionen mehr vom Flash Player entwickelt werden. Auf lange Zeit ist es das Ende von Flash. Ja, richtig, genau. Also auf jeden Fall, ich würde sogar sagen mittelfristig, weil es ist eigentlich jetzt für jeden Entwickler ist absolut sinnlos, jetzt noch weiter auf Flash zu setzen, sofern die Seiten auch nur im Ansatz auf mobilen Geräten verfügbar sein sollen. Ja. Also wie denn? Ich meine, gut, so Firmen wie Singer oder so, die werden natürlich weiterhin ihr Flash-Spiele programmieren, weil Adobe hat ja gesagt, also der Flash-Player für Desktop wird ganz normal weiterentwickelt werden. Aber es ist ja auch überhaupt nicht dafür gedacht, auf einem Mobilgerät zu funktionieren. Tut es auch übrigens nicht richtig. Und jetzt ist diese Flash-Player-Entwicklung eingestellt. Es wird natürlich Folgendes passieren. Die Entwickler sagen, okay, das ist nur noch auf Desktop zu benutzen. Ja, aber Moment, es hat doch geheißen, die Zukunft liegt im mobilen Internet. Ja, also wer macht denn jetzt heute noch eine Seite, ja, mit einem System, dass mobil überhaupt gar nicht angezeigt werden kann in der Zukunft. Das wäre ja Selbstmord. Ja. Ja, es geht ja nicht nur um mobil, Rio. Ja. Du musst dir vorstellen, ich habe jetzt gerade in meinem Umfeld so viele Leute inzwischen schon mitbekommen, die ihr Notebook einmotten, ja, und mit dem Tablet arbeiten. Ja, okay. Und da ist ja auch ein Mobilbetriebssystem drauf, wenn man es genau nimmt. Und ja. Der Flash Player wird ja dann auch dafür nicht mehr existieren. Ja, das ist ja damit auch gemeint mit mobilen Geräten auch. Das sind auch Tablets mit gemeint. Gut, das mit den Notebooks, da haben wir ja schon öfters drüber gesprochen. Aber auf jeden Fall klar, es gibt natürlich Nutzungsszenarien, wo eben jetzt die Leute mit den Handys öfters unterwegs sind, das ist ja ganz klar, bei dieser Masse an Handys und auch mit den Tablets natürlich surfen wollen, hin und wieder. Wenn man das ist eigentlich der Hauptnutzgrund von einem Tablet. Für was habe ich mein Tablet? Das habe ich, um schnell mal im Internet was zu surfen. Ja gut, ich glaube, das mache ich jetzt komplexere Dinge, gehe ich an ein Notebook. Mhm. Aber jetzt gerade für diesen Zweck, also es ist ja genau ins Schwarze getroffen, sage ich mal. Ja, das ist schon richtig. Deswegen können auch die Webseitenanbieter eben nicht mehr auf Flash setzen. Das geht einfach nicht mehr, weil die müssen jetzt halt, wenn die neuen Versionen kommen Betriebssystemen, dann wird Flash nicht mehr funktionieren auf diesen neuen Systemen. Und dann, ich kann ja sagen, da Ende muss man sich Flash. Halt eben ein bisschen fixieren auf HTML5 und WebM. Denn das macht auch Adobe, die fixieren sich jetzt voll und ganz auf HTML5. Nur es sind noch ein paar grundlegende Probleme da. HTML5 ist noch nicht fertig. Es ist noch nicht fertig. Es ist noch weit, weit weg von einem fertigen Produkt. Und das weiß auch das W3C-Konsortium und deswegen sagen die es auch immer wieder, das ist eine nicht fertige HTML-Version. Ja. Und einige haben dann so eine abgespaltete Gruppe hat dann eben gesagt, ja, HTML5 ist halt eine Living Language, ja, die verändert sich dauernd, ja, das ist also Mumpitz, das ist kurz für die diese HTML-Version ist noch gar nicht fertig, die wird sich noch dauernd verändern und entsprechend müssen auch die Webseiten dauernd umgeschrieben werden beziehungsweise angepasst werden, um Änderungen an dieser Sprache gerecht zu werden. Ja. Einige Sachen sind auch noch nicht ganz implementiert, das muss man auch sagen. Eine Einigung für die Einbindung von Video und die Probleme, die es auch mit der Einbindung von HTML5 Video gibt, gibt's auch noch nicht. Man hat sich ja damals breitschlagen lassen von Apple, eben bei dieser Einbindung, dass das Videoformat nicht vorgeschrieben wird und jetzt gibt's ein riesengroßes Tohuwabohu und deswegen. Eigentlich war es bisher immer so, wenn was funktionieren sollte, dann sollte man eben das Flash nehmen. Das hat nämlich auf allen Geräten funktioniert. Das wird sich bald ändern, wenn eben dann ein Anbieter, zum Beispiel, um dabei im Thema Video zu bleiben, im WebM-Video einbaut in die Seite, was zu empfehlen ist. Aber zum Beispiel jemand, der ein WebM-Plugin nicht hat, ja, dann kann er das Video nicht angucken, dann muss er sich ein Plugin installieren. Genauso umgekehrt, Linux-Nutzer beispielsweise, die legal fahren wollen, können kein MP4-Plugin installieren und entsprechend würde das dann auch wiederum nicht gehen. Also bla bla bla, lange Rede, kurzer Sinn, das ist ganz schön ein großer Mist momentan. Eine echte Alternative gibt es noch nicht. HTML5 muss noch viel, viel verbessert werden, beziehungsweise muss noch viel weiterentwickelt werden, damit das Flash komplett ablösen kann. Und wir werden mal sehen, wohin das noch führt. Also eins muss man sagen, im Moment, es existiert ja ein Flash-Player, das dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Und der wird ja auch nicht eingestellt, es wird ja nur die Entwicklung, die Weiterentwicklung eingestellt. Das heißt, wir können jetzt erstmal den, 10.3, glaube ich, der aktuell ist im Moment, den können wir 11 noch was? Ja. Ja, okay. Den können wir ja sicherlich noch für eine relativ lange Zeit benutzen. Mhm. Sofern er dann halt mit den aktuellen Flash-Applikationen dann auch noch funktioniert. Ja gut. Man weiß ja, wie schnell das geht. Ja gut, die können dann Applikationen wieder mit neueren Flash-Versionen gemacht und dann war es das. Ja gut, die können sich ja auch im Prinzip nur noch am Desktop ändern und da werden natürlich auch die Webseitenanbieter, die tatsächlich Flash einsetzen, die können nur noch auf den Desktop setzen, dann werden die auf mobile Geräte sowieso keine Rücksicht mehr nehmen. Also ich sag, das wird relativ schnell, wird Flash hier das Zeitliche segnen dann. Das ist der Todesstoß gewesen für Flash. Ja, gut, ich meine, Adobe wird schon was irgendwas dabei denken. Ich meine, die sind ja auch nicht ganz blöd. Ja, die mussten Leute Und einsparen, ne? Die mussten Leute entlassen und mussten die Teams machen. Also möglicherweise ist das eine Entscheidung gewesen, die eben nicht nur auf also auch vielleicht auf dem Mist gewachsen ist, dass sie eben sparen müssen. Ja. Und wir wissen ja, Sparmaßnahmen waren oft schon Fehlentscheidungen. ja, genau. Naja, irgendwie müssen ja die armen, armen Chefs oder Aktionäre an ihre Rendite kommen. Ja, genau. Ja. Sonst verhungern die ja. Richtig, genau. Samsung bekommt übrigens die Verträge und den Source Code von dem iOS von Apple zur Einsicht. Das ist der Schlag zurück. Ja, genau, du hast es mal in einer Sendung schön formuliert und hast gesagt, ja, dann, wenn Apple also Einblick haben darf in die Produktpalette von Samsung, dann muss das auch umgekehrt gehen und Samsung muss das gleiche Recht haben, bei Apple reinzugucken, was da kommt in Zukunft und wie iOS gestrickt ist. Immer, da hat sich Apple ganz schönes Eigentor geschossen. Jetzt sehen diese Ingenieure den Source Code, die Funktionsweise, die Hardware, die kommt, ja, die geplant ist. Und ja, ich meine, das ist ja ein Schlaraffenland jetzt, ja. Bedienung, das ist wie Xerox Park jetzt bei Apple, Ja, das Ganze hat aber so einen leicht bitteren Beigeschmack, ja. weil jetzt kann natürlich dann wieder später Apple umso mehr sagen, die haben es von uns geklaut. Ja, ich habe das auch überlegt, aber quod erat demonstrandum, was zu beweisen wäre dann immerhin, ja. Und wenn die dann eben den Code anders schreiben, dann kann das nicht nachverfolgt werden, ja. Es geht ja hauptsächlich darum, dass diese Innovationen, die da eventuell kommen, dass da jetzt ein Einblick gewährt wurde oder gewährt werden muss. Und ich glaube, Apple wird da jetzt wirklich, die werden sich jetzt vor Kram irgendwo wälzen. Das Ganze ist passiert übrigens in Australien und da hat das Gericht jetzt auch tatsächlich so entschieden, dass also Samsung jetzt Einblick in die Produktstrategie von Apple bekommt und auch eben in den Source Code von iOS. Vor allen Und Dingen von iOS, also den Source Code. Das ist ja das, oh Mann, oh Mann, oh Mann. genau, richtig. Also es wird ja auch genannt, dass hier auch das iOS 5, also das für das iPhone 4S Source Code, auch davon betroffen ist. Und dass tatsächlich da 220 Seiten Code übrigens schon an Samsung gegangen sind. Ja, 220 Seiten, das ist aber nicht viel. ja, ich weiß auch nicht, wie das jetzt im Also mir kommt konkret es ist. wenig vor. Ja, ich denke auch, das wird sicherlich nicht das letzte Teil gewesen sein, aber das war halt das, was jetzt momentan eben angefordert wurde und das wurde also auch dann geliefert. Kann nur sagen, wir haben uns heute köstlich amüsiert über. Ich muss es leider sagen, Ja. aber es war halt so, über das allerneueste iPhone von meinem Kollegen, Aha. mit dem ich krampfhaft versucht habe, dem die Wetterinformationen rauszulocken, wie in der Werbung. Wie, meinst du mit Siri? Ja, genau. Na. Was überhaupt nicht funktioniert hat. Der hat gar nichts verstanden. Aber wirklich null. Das ist schon komisch, weil alle sagen doch, oh, die Spracherkennung wäre so super und wird alles wunderbar funktionieren, alles. Woher das wohl kommt, ja. Ich meine, wir kriegen ja sowieso die Schuld. Von den Apfels kriegen wir Ja. sowieso die Schuld. Wir nuscheln zu viel, weißt Achso. du? Ja. Wie wird das Wetter in München? Fail. Bitte wiederholen. Ja. So nach dem Motto, bitte wiederholen Sie, bitte wiederholen Sie. Ja. Nee, Nein, also. also wenn es ein bisschen abstrakter ist und dann kommen ganz andere Nettigkeiten raus. Aber gut, da muss ich fair bleiben, das ist ja bei Android genauso. Ja Wenn gut, es ein bisschen abstrakter ist und dann erfindet er manchmal da Wörter rein, die man überhaupt noch Ja. nicht gesagt hat. Aber das ist irgendwo gibt es da halt Grenzen. Ja, klar, auf jeden Fall, ja. Es ist halt, das ist halt die Sache, wo ich mir auch gedacht habe mit dem Siri, Also wenn man anfängt mit seinem Handy so normal zu sprechen und dann werden einige Sachen nicht erkannt. Aber wenn man da längere Texte dann spricht und es wird wirklich nicht richtig erkannt, dann kann das ganz schön böse sein. Ja, vor allem wenn man zum Beispiel eine SMS schreibt und dann nicht nochmal kontrolliert. Ne? Warte mal. Ja, also. Ich kann ja sagen, ich kaufe eine schwarze Perlenkette. Ja, da kommt raus, er hat einen schwarzen Kerl im Bette. Ja, das kann ganz böse sein. Bitte, Korrektur, Das kann Korrektur. ganz böse sein, Ja, wollte gerade sagen, nicht falsch auffassen, war natürlich ein Scherz. Oh Also. Mann, oh Mann. Naja. Übrigens, das erste Quad-Core-Gerät ist auch angekündigt, um jetzt gleich mal davon wieder wegzukommen. Von iOS und so. Weil bei iOS gibt es noch kein Quad-Gerät. Also ein Ja, ich muss, Quad-Core-Gerät. warte mal ganz kurz, Rio. Ich muss jetzt nochmal den Zuhörern jetzt gerade mal sagen, den Satz vergesst bitte wieder ganz schnell. Ich habe eben nicht nachgedacht. Es hat ein bisschen blöd geklungen. Ach ja, gut, okay. Ich Ja, glaube, also. die Hörer haben das schon richtig verstanden. So, und das alles war ja auch ein Witz. Gut, also der Quad-Core-Prozessor, der soll verbaut werden in einem HTC als erstes, und zwar dem HTC Edge. Das Ja. Edge, ja. 4,7 Zoll Display mit 720p Auflösung, 1 GB RAM, 8 MP Kamera und 10 mm dick soll das Ganze sein. 1,5 GHz pro Kern und da kann man dann schon sagen, boah, das wird sicherlich ein interessantes Gerät werden. Jetzt sagt nichts mit dem Akku. Sagt nichts mit dem Akku, weil es Warum nämlich. bremst du mich denn aus? Ich wollte es gerade Ja, sagen. ich hab's gewusst, weil es nämlich eben ein Trugschluss ist, ja, dass Geräte, die mehr Kerne haben, mehr Energie verbrauchen. Das stimmt so nicht. Wenn sie ausgelastet werden, selbstverständlich. Nein, das stimmt so nicht ganz. Das stimmt so nicht ganz. Da lest am besten mal auf AndroidCentral.com. Die haben dann ausführlichen Artikel geschrieben, warum eine Auslastung auf zwei Kernen nicht so viel Strom verbraucht wie eine au volle Auslastung auf einem Kern. Ja. Da kannst du mal gucken, das hat ein bisschen was mit Physik zu tun und mit dem Fluss der Elektronen. Ja, ja, lest nur den Artikel durch, der ist sehr Rio haut interessant. mal wieder voll auf den Putz hier. Was denn? Sagst du, haust mal wieder voll auf den Putz hier. Ja, natürlich, meine Artikel sind äußerst gut recherchiert, das glaubst du aber, ja. Ja, und Beats Audio ist natürlich auch mit dabei bei diesem Quad-Core-Gerät. Und ja, Sense 4.0 wird es geben und ein LTE-Empfangsteil, zumindest in den USA. Ob das bei uns noch schon mit LTE ausgestattet wird, das wird sich dann zeigen, wenn es rauskommt. Ja, die Frage ist, ob es überhaupt Sinn macht, die Ausstattung, weil LTE ist ja bei uns noch lange hin. Noch nicht wirklich im interessant, das stimmt schon, ja, richtig. Ja, gut, Android gegen Diebe. Ja, da gibt es eine schöne App übrigens, die macht Bilder von den Leuten, die denken, sie müssten ein Android-Gerät stehlen, Gesundheit. Da ist nämlich also praktisch die Front-Facing-Kamera, sofern das das Gerät dann natürlich hat. Nimmt da kontinuierlich Bilder auf, wenn diese aktiviert ist, ja, und die kann man dann wunderbar abrufen, ja, und hat dann eben die Bilder von demjenigen, der das geklaut hat, das Teil. Und damit kann man zu jeder ja, Polizeidienststelle des Vertrauens gehen und den Leuten vielleicht dann das Foto präsentieren. Und tja, vielleicht im Zusammenhang mit anderen Sachen, die da es noch gibt. Es gibt ja auch noch Apps, wo man das Handy dann gleich deaktivieren kann per App oder demjenigen auch gleich eine Nachricht schicken kann. Ja. Und dann ist das natürlich optimal. Ja, aber jetzt kommen wir wieder zum Thema Stromverbrauch. Wenn das Ding ständig Aufnahmen macht, dass man so eine gewisse Zeit dann mal zurückspringen Du kann. bist eine echte Spaßbremse, weißt du das? Also, ich habe in dem Artikel, ich habe die App selbst noch nicht ausprobiert, ja. Aber in dem Artikel wurde das jedenfalls nicht erwähnt, weil das ist natürlich so, dass du die App einschalten kannst und einstellen kannst, ab wann die Aufnahmen aufgenommen werden. Zum Beispiel, du aktivierst dieses Schloss und wenn dann das Handy bewegt wird, dann fängt es eben an, Aufnahmen zu machen. Sobald es ruhig ist, ist jetzt eben nichts gemacht, ne? Zum Beispiel, ja. Man kann auch die Abstände dazwischen einstellen. Ja, also wie viele Sekunden zwischen dem einen anderen, zwischen der einen anderen Aufnahme ist. Und man kann übrigens auch einstellen, dass man das direkt per E-Mail geschickt bekommt, diese Bilder. Ja, also. Also insofern ist es dann vielleicht auch nicht. Vielleicht muss man es mal ausprobieren. Genau. Also die App gibt es jedenfalls zum Download im Market. Was kostet die? Es gibt eine kostenlose Testversion und 2 $ kostet die Vollversion. Wer also da in akuter Gefahr ist, zum Beispiel ständig irgendwo unterwegs ist und dort neigt dazu, sein Handy auf den Tisch zu legen, der sollte vielleicht das investieren, könnte sich lohnen unter Umständen. Ja. Vor Da allem. habe ich auch noch, habe ich noch was, was hier Ja? ganz gut dazu passt. Ja? Ja, und zwar hatten wir es ja letzte Woche vom Face Unlock Mhm. von Naja. Ice Cream Sandwich. Und ich habe jetzt ein Video entdeckt, wo dieses Face Unlock demonstriert wird. Und einerseits erfreulich, wir hatten ja so tierische Bedenken, ja, die Erkennung wird ewig dauern und es ist ja blöd, hat man ja schneller eingegeben. Also die Erkennung geht sehr schnell, also wirklich schnell. Nur das Problem, man kann es, also selbst auch mit dem Foto, kann man es austricksen. Ja, also ich habe ja letzte Woche schon, oder nee, nicht letzte Woche, vorletzte Woche war es, gesagt mit der Face-Erkennung, das tut mich also ehrlich gesagt überhaupt nicht berühren. Ja, dass das mit einem Foto zu anlocken ist. Zuerst mal, derjenige kann nur die Vorabversion, diese Testversion haben, die auch gezeigt wurde bei der Präsentation, weil die Endversion gibt es noch gar nicht von Ice Cream Sandwich. Ja, die ist noch nicht raus. Aber es war schon ganz witzig, als es hingegangen hat, einfach ein anderes Smartphone genommen, wo das Bild gerade drauf auf dem Display zu sehen war und hat es einfach gegenüber gehalten und zack, was Genau. ja, war man eingeloggt. Genau. Guckt euch das Video doch einfach mal an. Ja, es ist eben so, dass es eben kein Lock ist, um das Telefon gegen irgendetwas, gegen Datenspionage oder sonst irgendwas zu sichern, sondern es ist ja das Face Unlock ist ja dieses Slide-to-Unlock-Ersatz. Das heißt, wo man anschaltet, dann chippt man mit dem Finger rüber und dann ist das Telefon offen. Das soll damit ersetzt werden. Nicht etwa eine Code-Abfrage oder sonst irgendwas, ja. Das soll nur eben als Alternative sein, ja, anschalten, reingucken, unlock, ja. Und das soll eben maximal davor schützen, dass wenn du dein Handy eben auf dem Tisch liegen hast, ja, und gehst 30 Sekunden raus, das habe ich ja schon gesagt, gehst in die Küche und dein Kumpel schnappt sich dein Handy und tut gleich alle Bilder angucken oder sendet sich die Sachen, damit eben das nicht ganz so schnell geht, ja. Wenn dein Kumpel natürlich drauf aus ist und er sich schon das vorbereitet und ein Bild von dir aufs Handy speichert, damit er dein Face Unlock entsichern kann, ja, dafür gegen solche Hackattacken, ja, Boah, Hack, oh, das Wort Hack, ist das finde ich ja natürlich heutzutage nicht so gern verwendet. gefeit, ja. Sondern es sollte eben ein besseres Slide to Unlock sein, aber mehr nicht. Wer So. sein Telefon sichern will, das sollte vielleicht die eingebaute, auch das habe ich schon gesagt, das sollte vielleicht die eingebaute Komplettverschlüsselung des gesamten Telefons nutzen, die es bei Ice Cream Sandwich gibt. Dann ist nämlich Tuck mit sich Sachen angucken und so. Ja. Ja, Okay, dann gut. hast du noch was zu eins von unseren Lieblingsthemen. Genau, Google Music. Vermutlich, so wird's orakelt auf den Webseiten, wird's am Mittwoch eine Live-Übertragung handeln über Google Music. So wie es aussieht, ja, denn die Übertragung läuft auch im Android-Channel. Ja. Dennoch, auch wenn das alle jetzt schreiben, es könnte auch was anderes sein. Es könnte auch zum Beispiel nochmal ein Mini-Launch-Event sein für Ice Cream Sandwich, weil das würde nämlich zeitlich in etwa hinkommen. Ja, das war ja das 17., war ja angepeilt. Ja, Und jetzt haben wir einen 14., also könnte das durchaus damit was zu tun haben. Ja. Aber wie gesagt, die Großzahl der Presseleute sagt, das hat was mit Google Music zu tun. Da soll der Google Music Store vorgestellt werden, also um Musik auch zu kaufen über den Google Music Store. Und naja, gut, das würde uns ja nur zum Teil berühren, weil Google Music gibt es ja bei uns noch nicht, ne? Eben, Betonung liegt auf noch nicht. Noch nicht. Das ist genauso wie mit Google TV, ist auch noch Ja, nicht. und jetzt guck dir mal an, wie lang das gedauert hat. Und ach ja, Ja, das ist ich schön. denke, wenn ich mein drittes Jahr im Altersheim feiere, und da dürfte endlich draußen sein. Ja, genau. In dem Jahr, als die GEMA gestürzt wurde. Genau, wir hoffen euch, das dann noch vorführen zu können, wenn wir am Krückstock gehen. Ja, neue Technik übrigens kommt Ja. jetzt langsam auch wieder jetzt hoch. Ja. Gerade 3-Chipsatz ist ja so ein Thema, einige sich schon länger drauf freuen. Und ja, es kommen jetzt zwei Geräte raus. Einmal mit dem Verpack, ja. Was willst du denn sagen? Nein, sorry. Ich habe nur gerade hier gelesen, da hast du geschrieben, Tegra 3 Tablet. Oh, ja, ich sehe es gerade, Sorry, mach ruhig weiter, sorry. also einmal gibt es eine Ankündigung für Ende des Jahres, also kein genaues Datum von Lenovo. Lenovo, ich sage ja, alias IBM. Und das macht von den Daten her doch ein bisschen was her. Also das wird ein 10,1 Zoll Tablet sein. Tablet soll das sein, genau. Mit einer Tegra 3 CPU. Wie gesagt, es gibt einige, die da schon kräftig drauf warten, weil das soll ja eine absolute Spielepower CPU werden. Ice Cream Sandwich ist dann schon drauf. Und 1,6 Gigahertz getaktet Ah, das ist soll cool. der Tegra 3 sein, das ist okay. Ice Cream, wie gesagt, Sandwich ist drauf. Und dann, jetzt Cool. kommt eine Information, wo ich ein bisschen geschmunzelt habe. 2 GB RAM. Oh. Wenn die Telefonspeicher meinen, oder den internen Speicher, oder den Systemspeicher meinen, dann wäre das absolut genial. Also ich hoffe darauf, weil insgesamt 2 GB wäre lachhaft für ein Tablet. Eben, das wäre ziemlich lahm. Und da es ja jetzt schon Geräte gibt mit 1 GB, ist es durchaus denkbar, dass die jetzt einen Schritt weitergehen. Auch jetzt mit Ice Cream Sandwich, was andere Möglichkeiten noch bietet in der Speicherverwaltung. Ein Standard-USB-Anschluss hat das Ding, finde ich auch gar nicht mal so schlecht mit entsprechender Unterstützung. Dann interessant, Fingerabdrucksensor. Also für die Leute, die halt eben Face Unlock nicht verwenden wollen, die können halt eben das mit dem Finger mal probieren, ob das gut klappt oder nicht. Da kann man dann drüber streiten. Auf jeden Fall bei dem verlinkten Artikel, der dabei ist, sind ein paar Bilder dabei, und die versprechen wirklich ein schickes Design. Sieht wirklich edel aus. Okay. Muss man abwarten. Weitere Informationen habe ich leider noch nicht. Aber ja, also macht schon mal einen ganz brauchbaren Eindruck. Na, gucken. Was mich jetzt wiederum ein bisschen mehr freut, du weißt ja, ich bin so ein bisschen ein Fan vom Transformer. Ja, da muss ich auch Ja, was also zu die sagen. Eindrücke, die es bei mir gemacht hat, waren sehr gut. Und es kommt im 1. Dezember, oder am 1. Dezember kommt das Transformer Prime raus. Das ist auch ein Tegra 3-Gerät. Hat ein super IPS Plus Display. Klingt interessant. IPS-Display kennen vielleicht die Leute, die das LG, das 900, ach, wie heißt denn? Das Speed auf jeden Fall. Wie heißt denn? 990? War das das 99 Kann Speed? ich Ist jetzt egal. was? Auf jeden Fall, diese IPS-Displays sind gar nicht mal so schlecht. Also haben meines Erachtens auch gute Ähnlichkeit mit dem AMOLED-Display. Auch hier ist Ice Cream Sandwich drauf. Allerdings erstmal ausgeliefert mit 3.2. Ice Cream Sandwich wird als Update nachgeliefert. Oh, genau. Das hört sich nicht gut an. Ja, anscheinend haben sie es zeitlich nicht mehr geschafft. Ja, erste Eindrücke, wie gesagt, ganz gut. Nähere Daten habe ich jetzt hier auch noch nicht. Also zum normalen Transformer, muss ich was sagen. Ja. Ich war letztens mal wieder in so einer Elektronik Marktkette. Ja. Ja. Und da habe ich dann so ein Transformer-Tablet gesehen, habe gefragt, ob da auch die Tastatur mit dabei ist. Da haben die mich ganz, ganz komisch angeguckt. Wie Tastatur? Ja, das ist ja ein Tablet. Und habe ich gesagt, ja Moment, das ist das Transformer. Ja, aber sie wollen doch keine Tastatur an einem Tablet anschließen. Ich so, ja Moment, das ist die Stärke vom Transformer. Da haben die mich angeguckt, haben sich gegenseitig angeguckt. Oh, das haben wir nicht. So, ja. So viel zu dem Gedanken Transformer. Ne? So. Ja gut, ich meine, du weißt ja, das Slider fand ich sehr, sehr toll. Ne? Mit der eingebauten Tastatur zum Rausklappen. Ich glaube, selbst das wussten die auch nicht. Oh, das ist aber schwer, haben aber nie geguckt. Oder? Ja, vermutlich, ja. So. Nee, also, das ist ja viel zu dick. Wenn man sich anguckt, hier die Bilder auch von dem iPad Transformer Prime, genial. Sieht aus wie ein Designer-Notebook mit halt abnehmendem Display. Also, ist wirklich ganz, ganz toll, macht einen ganz edlen Eindruck. Mhm. Das möchte ich gerne mal live sehen, das Gerät. Ja. Bin ich mal gespannt, wenn es da ist. Das bewegt mich schön, ja. Ja, dann, oh ja, weil wir es vorhin gehabt haben von der kleinen Firma. Mit dem Apfel. Klein ist gut, ist eigentlich eine Riesenfirma. Apple. Amazon macht denen richtig Probleme. Ja. Weil seit bekannt ist, dass der Amazon Kindle Fire kommt, sind die Vorbestellungen dramatisch zurückgegangen. Mhm. Auch viele Käufer warten erstmal, also die sich eigentlich schon dafür entschieden hatten. Mhm. Warten jetzt erstmal auf den Kindle Fire, um das Gerät erstmal begutachten zu können, bevor sie ihre letztendliche Entscheidung treffen. Mhm. Das macht sich also hier in gigantischen Zahlen bemerkbar. Ja, ist interessant, ja. Das deckt ja meine Theorie, die ich schon geäußert habe, dass es durchaus Leute gibt, die eben bereit sind, sich eben auf eine Firma festzulegen. Das sieht man auch, Leute bei, die ein Apple-Gerät kaufen, die wollen halt, oder die sind eben damit einverstanden, dass alles von Apple kontrolliert wird. Ja. Mhm. Und somit denke ich, solche Leute hätten auch kein Problem zu sagen, okay, alles in Ordnung, wenn Amazon alles komplett kontrolliert, und so soll das eben sein mit dem Kindle Fire. Das wird für normale Anwender, die jetzt eben lesen wollen, Filme gucken wollen, in den USA ist ja auch das Streaming möglich, und das Ganze eben bei Amazon kaufen, einfach sorgenfrei das Ding anschalten und dann einfach konsumieren, fertig. Ja, und sich darum überhaupt nicht kümmern. Die interessiert es nicht, ob das in Android läuft, interessiert es nicht, ob das jetzt Amazon vielleicht die App XYZ nicht in ihren App Store aufnimmt, ja, und so weiter und so weiter. Und deswegen, ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es da einige Leute gibt, die das interessiert, weil es auch günstiger ist, viel günstiger, ja, das Tablet. $199. $199, genau, und dennoch eben das verspricht auch, was Apple halt vormacht, nämlich Content und ein abgeschottetes System, bei dem man sich keine Sorgen machen muss. Boom. Hast du gewusst, dass sich die Aktionäre von Amazon momentan kräftig Sorgen machen? Weil das Wachstum von Amazon ist so gigantisch groß, dass der Gewinn jetzt zumindest mal für die vorweihnachtliche Zeit extrem einbrechen wird. Das liegt aber auch daran, dass in China, jetzt sind wir schon wieder bei China. Dass aus China 5 Millionen Amazon Kindle bestellt sind. Du hast schon richtig verstanden. Ja. Und das ist tatsächlich auch so, dass bei dem Gerät höchstwahrscheinlich so ist, dass Amazon erstmal drauflegt. Mhm. Logisch. Um später halt eben durch die Kundenbindung wieder. Genau. Geld zu verdienen. Durch die Sachen, die man eben kauft, kauft bei Amazon, E-Books, Filme und so weiter. Also das habe ich gerade vorhin in einem anderen Artikel gelesen, habe ich jetzt nicht verlinkt, aber wie gesagt, das Wachstum ist gigantisch groß. Mhm. Und eine Bestellung von 5 Millionen Geräte, das muss man sich mal erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Ja. Dann kann man sich vorstellen, was für Investition das ist für Amazon. Ja. Aber man merkt auch, dass die es ernst meinen und keinen Spaß machen. Nee, das hat Amazon noch nie gemacht. Weil die sind ja vielleicht Amazon USA, aber Amazon Deutschland frage ich mich das manchmal, ob die bloß Spaß machen. Na, das ist natürlich klar. Also abgemünzt, auf jeden Fall gemünzt auf Amazon USA, Amazon Deutschland, die müssen da noch ein bisschen was machen dagegen, weil oder dafür machen. Irgendwie sind die total hinten dran. Ja, unglaublich. Es ist ein Unterschied wie zwischen Tag und Nacht. Und ich bin immer wieder sauer, wenn ich höre, was Amazon USA alles macht und was dann bei uns Amazon Deutschland macht. Gar nichts. Ja. Und ob bei uns, wann bei uns der Fire kommt, Kindle Fire, und was der dann für Inhalte anbietet. Ja, das steht alles in den Sternen. Bis dahin gibt es wahrscheinlich den iPad 8 oder so. Ja, man weiß ja nie. Was aber auch noch sehr schön hier ganz klar an Informationen da ist, in Asien ist der absolute Mega-Renner Android. Mhm. Und so dermaßen der Mega-Renner, dass ich will jetzt gar nicht so viel aus dem Artikel vorlesen, weil der ist gigantisch groß. Und dann sagen, guckt euch an, ich ziehe einfach nur so ein, zwei Daten mal raus, wie groß das Wachstum ist. Nehmen wir mal China, wenn wir schon in China sind. Mhm. Im dritten Quartal 2010 gab es 50 Smartphone-Modelle. Im zweiten Quartal 2011 170 Modelle. Es wurden im südasiatischen Raum 4,7 Millionen Smartphones verkauft im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar. Hm. Also wir reden hier von Android. Hm. Das Wachstum ist förmlich dort explodiert und die anderen Firmen, die bleiben ganz schön auf der Strecke. Hm. Hier kommt ganz klar hoch, China, du weißt ja, die zahlen nicht gern für Lizenzen und. Da kommt es natürlich raus, dass Android halt eben ein freies System ist. Hm. Das kommt hier so richtig schön hoch. Ja, die zahlen schon gern für Lizenzen, aber sie versuchen halt auch unabhängig zu bleiben, ja, von ich wollte gerade sagen, Android ist auch nicht gänzlich kostenlos, wenn man es genau nimmt. Genau, richtig, ja. Also das ist wohl der Hauptgrund. Das ist übrigens auch der Hauptgrund, warum offiziell eben auch Linux gefördert wird, auch in staatlichen Stellen eingesetzt wird, weil eben, ja klar, da die Bedenken halt groß sind, ein US-System für die eigene Regierungsverwaltung dann eben einzurichten. Ne? Da gehen ja die wildesten Gerüchte um. Ne? Nee, also da steht einiges drin. Lest euch den Artikel durch. Wie gesagt, das würde jetzt zu lange dauern, hier bis ins Detail reinzugehen. Aber grundsätzlich interessant, dass Android dort mehr oder weniger den Markt schmeißt. Mhm. Aber noch was für die Technik-Freaks wie du nicht. Du hast dir doch schon immer gewünscht, auf den Schlüssel mal verzichten zu können. Ja. Und deine Türen vielleicht einfach nur mit NFS aufzumachen. Mhm. Mit der Near Field Communication. Mhm. Sowas ist tatsächlich inzwischen möglich. Mhm. Und zwar die Firma Luckytron hat ein Schließsystem entwickelt, das man mit SMS beziehungsweise mit Near Field Kommunikation aufmachen kann. Mhm. Cool. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, bin jetzt gerade nicht in der Nähe, aber ich will jetzt meine Schwester in die Wohnung lassen, und weil ich habe halt den Schlüssel dabei, und dann schicke ich halt mal kurz eine SMS und klocks die Tür offen. Mhm. Oder halt, wenn man keinen Schlüssel mit sich rumschleppen will oder wie manche Leute den grundsätzlich immer verlegen, ein Telefon, ich meine heute Smartphone, da passt man ja auf, das hat man ja immer dabei. Und kurz an die Tür gehalten, klack, offen ist es. Also da ist auch ein schönes, nettes Video dabei, wo man sich das angucken kann. Also ich muss auch sagen, das ist ein weiterer Schritt auf dieses, was Google auch schon vorgestellt hat mit dem Google Wallet, ja, dass man einfach nur noch sein Handy braucht, wenn man aus dem Haus geht. Und sonst nichts mehr. Ja? Kein Schlüssel mehr, keine Kreditkarten mehr, nichts mehr, gar nichts mehr, nur noch sein Handy, mit dem kann man alles machen. Ja? Das ist eine interessante Geschichte. Es ist zwar noch nicht ganz perfekt, aber wir bewegen uns auf dieses zu. Ja? Es gibt zum Beispiel schon Autos, die gestartet werden können mit einem Handy, ja, mit Android. Also quasi dann, da kann man auch schon beim Rausgehen anschalten, das Auto. Ja? Oder man geht eben rein ins Auto, Handy, sitzt man ins Dock, Auto geht an. Bup. Jetzt hier Türen öffnen mit dem Handy per NFC-Chip und eben auch das Bezahlen mit NFC und so weiter und so weiter. Also das ist das, was auch was Google also an Vision auch vorhat. Wobei dieses System, habe ich gerade gesehen, ich habe mir das gerade mal angeguckt, das hat nichts zu tun mit Google direkt. Das ist eine eigene Firma, wenn ich das richtig gesehen habe, Logitron. Ja. Und kostet zwar noch eine Stange Geld, Das kostet nur Heidengeld, das also kostet, $335. aber das kommt auf jeden Fall auf meine Wishlist. Ja. Ja, die Wishlist. Ja, definitiv, weil Man sieht in dem Video am Anfang nur diese SMS-Geschichte. Weiter hinten, wenn du dir das Video anguckst, dann siehst du auch die Nutzung von NFS. Mit, einmal NFC. darfst du raten, NFC. ja, natürlich mit dem Nexus. Ja, okay. Gut. Sehr schön. Also das kommt sogar ziemlich weit oben auf meine Wishlist, das Teil. Weil, Dann hoffe ich, dass du dir das bald leisten kannst. genau. Dann könnt ihr dann live dabei sein, wenn ich die Tür aufmache. Das wird dann übertragen. Genau. Now, Rio Dann. is entering the building. Yes. And now I have horror stories Oi. for Nintendo and Sony Ja, in the richtig. US market. Und zwar, Genau. wir hatten ja schon mal darüber gehabt, wir haben darüber diskutiert, kann eigentlich noch ein Nintendo DS oder eine Sony PlayStation Portable überleben bei den leistungsstarken Handys von heute? Und die Frage beantwortet sich langsam, weil denen bricht der Markt in den USA weg. Und zwar massiv bricht er weg. Und die hatten 2009 einen Marktanteil von 70%, hatte also Nintendo. Nintendo war ja sehr, sehr stark mit seinem DS. Sony PlayStation Portable 11% und 2010 waren es nur noch 9 bei der Portable und beim DS 57%. Das ist schon eine gigantische Summe, die da weggekracht ist. Und 2011, halte dich fest, nur noch 36% Nintendo, 6% PlayStation und 58%, ich sag mal allgemein, Smartphones. Also es geht hier nicht nur rein um Android, wobei Android mit Sicherheit einen großen Batzen mitspielt, aber es geht einfach um Play- oder spielfähige mobile Geräte und irre. Ja, klar. Das war eine Sache, wo ich am Anfang total daneben gelegen habe. Ja, es kommt auch vor. Ja, ich hätte nie gedacht, dass die Spiele auf einem Handy jemals eine Alternative sein könnten also zu Spielen von Nintendo DS oder PSP. Allerdings hat sich da die Entwicklung ging da schon ziemlich schnell voran und somit sind die Spieletitel qualitativ manchmal also extrem hochwertig und meistens auch noch extrem viel günstiger, manchmal sogar kostenlos. Ja, wie zum Beispiel das Spiel, das jetzt bei der App, bei meinen Apps oder bei meiner App der Woche angeführt wird, das Princess Punt. Ja, aber die Qualität ist da schon fantastisch, muss man schon sagen. Ja. Und ja, ich kann es durchaus vorstellen, dass Nintendo und Sony da wirklich jetzt richtig Probleme kriegen im mobilen Bereich. Und ich sehe es auch ganz klar an meinem Verhalten. Ich habe früher durchaus meinen DS mitgenommen, wenn ich irgendwo hingegangen bin, was weiß ich, wo ich gewusst habe, ich muss dort warten, um meine Langeweile totzuschlagen. Ja. Mache ich nicht mehr. Ich habe heute mein Android-Handy und mein Tablet und eins von beiden habe ich immer dabei. Meistens ist es das Handy. Das Tablet liegt normalerweise daheim, aber trotzdem. Ja, und dann nehme ich das eben zum Spielen. Ja. Weil die Spiele sind gut, sind wie gesagt günstig und teilweise gar kostenlos. Und die Auswahl ist riesengroß und wenn ich Spiele will, brauche ich dann kein Geschäft, sondern ich gehe einfach in den Market, tippe was ein und kann ich mir notfalls unterwegs auch noch ein Spiel holen. Also, Wahnsinn. Warum sollte man eben das nicht nutzen? Schon klar. Da muss ich Nintendo und Sony noch was einfallen lassen. Aber wie gesagt, ich habe so eben schon gesagt, Princess Punt, das ist meine App der Woche und es ist ein Spiel, ja, und das ist wirklich richtig eine Erwähnung wert, finde ich, denn da geht es richtig heiß her. Ja. Also kurz, man hat seinen Helden, ja, und die Prinzessin, die hat immer komische Einfälle für ihre Ziele zu erreichen und da wird auch der kleine arme Diener eben dazu, oder Held, je nachdem, wie man nennen will, ja, dazu missbraucht, um dieser Prinzessin zu helfen, indem sie ihm in den Arsch tritt. Und entsprechend der ballistisch korrekten Flugbahn schlägt er dann irgendwo ein. Hat aber dort noch Fähigkeiten. Er kann also auswählen, beispielsweise Bogenschützen, Schwertkämpfer, Lanzenkämpfer und so weiter und so weiter. Und die kann man dann auch mit der Zeit also hochleveln. Ja, wie also mit Experience Points und mit Waffen, Aufwertungspunkte und so weiter und so weiter, so dass man dann irgendwann einen richtig starken Kämpfer hat. Die braucht man dann auch, beispielsweise in den Bosskämpfen. Und da muss ich sagen, ist also wirklich grafisch gesehen richtig was los. Sieht richtig toll aus. Ganz, ganz cool. Und auch von den Möglichkeiten her, das Aufpimpen des eigenen Helden, ja, die lustige Grafik, die Prinzessin ist einfach göttlich, ja. Und ja, also es macht richtig Laune, richtig Spaß. Übrigens von den Bildschirmfotos nicht täuschen lassen. Das Spiel kann sowohl in Japanisch, Original, für Fans, Achtung, aufpassen, jawohl, als auch in Englisch gespielt werden. Also keine Panik, es kann auf Englisch umgestellt werden. Englisch, Japanisch, übrigens war es japanisches Original, sondern es ist aus China das Spiel, ja schon wieder, ja genau. Und kommt nämlich von Gung Ho. Und da ist, denke ich mal, dann Chinesisch das Original, japanische Sprache eben als Zusatz und Englisch. Also, es lohnt sich. Und ja, wie eben auch schon gesagt, kostenlos. Das Spiel ist kostenlos. Es gibt nur, das ist so ein Free-to-Play-Game, es gibt nur die Möglichkeit, zum Beispiel seinen Schützling oder naja, den man missbraucht, ja, durch Updates, die man kaufen kann, etwas schneller aufzuwerten. Ja, aber man kommt durch das ganze Spiel ohne auch nur einen Cent auszugeben. Das ist immer bei diesen Free-to-Play-Games wichtig. Und wer da eben schneller sein will, der kann ruhig auch das kaufen und geht's eben schneller. Wunderhübsch, es ist faszinierend. Einfach angucken, Link dazu findet ihr dann im Artikel. Ui, ui, ui, ui. Ja. Muss ich mir nachher gleich mal angucken. Ja. Ja, meine App of the Week ist eine App, die ich eigentlich schon mal als normale freie Fassung vorgestellt habe, vor längerer Zeit. Und zwar TuneIn Radio. TuneIn Radio ist zwar meines Erachtens eine der besten Radiostations-Apps, die es überhaupt gibt. Und über das schon bekannte GetChar, das haben wir ja in den letzten Sendungen mehr als einmal vorgestellt, ja. Das ist ein Anbieter von einem App-Market, ja, der kostenpflichtige Apps kostenlos anbietet, und zwar legal. Und das ist jetzt in dem Fall so eine legale, kostenlose App, die normalerweise Geld kostet. Und der Unterschied zu TuneIn Radio, zu der Standardversion, ist, dass man hier Radiosendungen auch aufzeichnen kann. Mhm. Und ja, das Management, also so das iLike-Management, sage ich mal, ist auch ein bisschen verbessert. Grundsätzlich ist es so ziemlich alle Radiostationen, die bekannten, sage ich mal, die es so auf der Welt gibt, sind da drin zu finden. Hm. Er bietet immer mehr als einen Stream an, nimmt immer den, der funktioniert, und dann immer den besseren davon. Also wenn mehrere Streams laufen und ich habe jetzt eine höhere Bandbreite, dann nimmt er dementsprechend einen besseren Stream. Das ist also auch schon mal was ganz gut ist. Die Suchfunktionen sind sehr gut gemacht. Ich kann aus meinen Radios Favoritenlisten machen. Kann, also für den schnellen Zugriff. Ich sehe Playlists da drin, sofern das von dem Radiosender übermittelt wird. Mhm. Und wie gesagt, die absolute tolle Geschichte sind hier die Aufnahmen. Diese Aufnahmen kann ich mir dann über einen Knopf aufnehmen, kann ich mir die dann entsprechend später anhören. Mhm. Also es ist dann ganz praktisch, wenn man merkt, oh, da kommt jetzt ein Lied, das gefällt mir besonders gut. Einfach unten auf den Knopf drücken, ist einfach nur ein Knopfdruck, und dann nimmt er auf, wie man es früher vom Kassettenrekorder gekannt hatte. Cool. Und ja, wie gesagt, TuneIn Radio fand ich schon immer eine recht gute App. Was man auch dazu sagen muss, es gibt sogar ein paar Podcasts, die man darüber hören kann, aber leider sehr wenig. Also wir sind nicht dabei. Es liegt aber auch daran, dass natürlich der Schwerpunkt da nicht auf Podcasts liegt, sondern auf anderen Dingen. Grundsätzlich aber ist auch die Suche nach Kategorien möglich, nach Lokation. Er kann auch aufgrund vom eigenen Standort sagen, welche Radiosender sind in der Nähe und. Ja, gut, okay. Also ich kann nur sagen, kostenlos bei Getcha. Getcha installieren tut man, indem man mit seinem Handy auf die Webseite geht von getjar.com, getjar.com. Allerdings muss man dran denken, dass der Browser im Mobilmodus laufen muss. Sonst bietet er die Installation der App, man braucht eine App von Getjar, bietet er die Installation nicht an. Also das ist mir passiert. Ich habe gedacht, warum macht er das nicht? Und dann habe ich geguckt, ah ja, klar, der steht auf Desktop-Mode, haben umgestellt auf Mobile-Mode mein Browser und schon hat's gefunzt. Gut, Hab super. Getjar die App runtergeladen, die ja eigentlich auch nichts anderes macht als eine Webseite anzeigen, wenn man es genau nimmt. Und von dort aus kann man dann die angebotenen Apps installieren. Supi. Ja, unglaublich. Das war's Wir dann haben es für heute. tatsächlich mal auf die Minute Wir geschafft, unglaublich, ja. sind pünktlich fertig geworden. Das muss ich mir in den Kalender schreiben. Ne? Das ist ja unglaublich. Sonst überziehen wir mindestens 10 Minuten. Abspann, Rio, abspann, sonst schaffen wir es nicht mehr. Ja, wenn ich jetzt mit dem Musikplayer vom Tablet nicht kämpfen würde, würde es ja auch funktionieren. Oh Mann! Du kennst ja mein Motto, kauf dir ein gescheites Tablet. Ja, genau. Ja. Da gibt es so eine Firma mit Apfel, die bieten welche an. Oh. Manchmal bist du ein Dummschwätzer, der wie es im Buch steht, ja? Nein, ich hab dich wirklich Oh in Zwang Mann, oh gebracht, Rio, Mann. oder? Gib's doch zu. Nein, nein, nein. Nein, bist Nein, nicht ich Mann. brauche, das kommt daher, wie ich gesagt habe, ich brauche kein Tablet, ich brauche ein richtiges Notebook. Ja, meiner ist ja kaputt gegangen, seitdem mache ich die Musik, die Einspielung tatsächlich über das Galaxy Tab. Und wie ich schon immer gesagt habe, für produktionsmäßige Verwendung sind Tablets nicht geeignet, da werde ich wahnsinnig. Ich brauche eine Liebe Zuhörer, Maustastatur. liebe Zuhörer, schreibt bitte alle für den Rio ein Oh. Genau, so ist das, ja. Genau, Der das wäre Arme. richtig. Und also ihr könnt uns erreichen auf Google Plus jetzt unter der Page Uncast und Twitter @AndroidCast, Facebook Uncast-Page sind wir auch noch. Auch noch, ne? Uncast@thenetcast.com ist die E-Mail-Adresse, die ihr verwendet könnt, um uns zu schreiben. Und ja, unter uncast.thenetcast.com findet ihr dann die ganzen Links zu den Artikeln und ja, weitere Informationen und ein lustiges Bild dazu. Ja, immer. Naja, okay, also dann würde ich mal sagen, unglaublich neu. Jetzt kriege ich ja auch eine G-Plus-Nachricht. Nein. Unglaublich, wir sind pünktlich fertig geworden. Und damit tschüss und halt die Ohren steif. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.